Die Drachenerinnen, Teil 2. Der Chor. Erste Strophe. Ihr, die ihr die felsumragten heißen Bäder nah dem Port und Ötas Hügel umwohnet, ihr inmitten mählicher Bucht, auch ihr am Strande der Göttin mit goldnem Pfeil, wo Hellas pylischer Rat vom Ruhme weit genannt wird. Erste Gegenstrophe. Süßhallende Flöten kehren bald zurück an euren Strand, kein feindliches Jauchzen erhebend, nein, der Lyra göttlichen Feierklang, denn Zeus und Alkmenes erhabner Sohn eilt her mit jeglichem Preis des Muts gekrönt zur Heimat. Zweite Strophe. Er, dessen wir volle 12 Monden, da er ferne vom Haus im Meer umhertrieb, sehnsüchtig harrten, ohne Kunde, aber sein geliebtes Weib, die arme, armes Herz von Gram verzehrt, sie schwand in ewigem Jammer hin, doch jetzt nahm, kaum noch in Wut, Ares nahm den traurigen Tag von ihr. Zweite Gegenstrophe. Er erscheine, nie raste in der Eile des Laufes, ihm das Fahrzeug, bis unsere Stadt er glücklich erreiche. Vom Altar der Insel heim sich wendend, wo er, heißt es, Opfer bringt. Von dort erschein er diesen Tag, von Peitos Salbe getränkt, deren Zauber das Ungeheuer pries. Deianeira, der Chor, Deianeira, ihr Frauen, ach, wie bangt mir, dass ich über Maß hinausgeschweift in allem, was ich eben tat. Der Chor, was ist es, Öneus Tochter, Deianeira, sprich. Deianeira, ich weiß nicht, aber fürchte, bald erweist es sich, in schöner Hoffnung schuf ich mir ein großes Leid. Der Chor, doch wohl mit deiner Gabe nicht an Herakles? Deianeira, das eben, keinem rat ich mehr, vertrauensvoll ein Werk zu wagen, dessen Frucht im Dunkel ruht. Der Chor, so sage, kannst du's sagen, was dir Furcht erwägt. Deianeira, ein Wunder ist geschehen, das erzähl ich es, wohl eurem Ohr unglaublich klingen wird, o Frauen, des walligen Lammes Silbervlies, mit dem ich erst das Kleid bestrichen, welches ihn umhüllen soll, das ist verschwunden, nicht verzehrt von irgendwas im Hause, durch sich selber aufgezehrt, entschwanz und stob hinweg vom Steine. Dass du ganz erkennst, wie dieses zugegangen, hol ich weiter aus. Was jenes Ungeheuer, als der bittere Pfeil ihm schmerzlich wühlt im Busen, mir bedeutete, der Worte keins vergaß ich, nein, bewahrte sie wie Schrift auf ehrner Tafel, die niemals erlischt, mir war geboten, und ich tat nach diesem Wort, den Liebeszauber tief im Haus zu bergen, stets vom Feuer fern, vom heißen Lichtstrahl unberührt, bis daß ich eben salbend ihn verwendete. Und also tat ich, aber als die Stunde kam, bestrich ich heimlich im Gemach daheim mit Flaum, den ich vom Lamm der eignen Wollenherde nahm und legte wohlgefaltet, fern vom Sonnenstrahl ins hohle Kästchen das Gewand, wie ihr's gesehen. Doch wiederkommend seh ich, was die Sprache nicht zu schildern weiß, was keines Menschen Geist erklärt. Ich warf des Lammes Flocke so von ungefähr, als ich das Kleid bestrichen, auf den Boden hin in Sonnenstrahlen. Als sie warm geworden hier, zerfloß sie ganz unkennbar und zerstob im Strahl, gestaltet so wie Späne, die du wohl erblickst, nachdem der Säge scharfer Zahn das Holz durchfeilt. So lag sie da zerfallen, doch vom Boden, wo sie lag, da zischte Blasenschaum dick sprudelnd auf, wie wenn von Bacchos Rebenstock der fette Trank des blauen Herbstes auf den Grund geschüttet wird. Nun weiß ich nicht, ich Arme, was ich denken soll, denn Grauenvolles seh ich, ist durch mich geschehen. Warum, wofür denn sollte sterbend auch das Tier Wohlwollen mir erweisen, die ihm Tod gebracht? Nein, nein, vertilgen wollt es seinen Mörder nur, und mich betrog es. Allzu spät gewinn ich jetzt davon die Kunde, wo sie nicht mehr frommen kann. Denn ich allein ja, wenn ein Wahn mich nicht berückt, ich werd allein ihn töten, ich Unselige. Ich weiß, dem Gotte Chiron auch schlug dies Geschoss die Todeswunde. Jedes Wild, das dieser Pfeil berührte, findet seinen Tod. Wie sollte nun das schwarze Blutgift, das in Nessos Wunde troff, nicht auch Herakles töten? Sicher, dünkt es mir. Doch fest bin ich entschlossen, trifft den Gatten Tod, starb ich zugleich getroffen durch denselben Schlag. Denn niedern Rufs zu leben trägt die Freie nicht, die groß es achtet, nicht von niedrer Art zu sein. Der Chor. Wohl unvermeidlich wohnt die Furcht bei schwerer Tat, doch richt Erwartung vor der Tat Erfolge nicht. Deianeira. Es wohnt in ungerechten Unternehmungen auch nicht Erwartung, die Vertrauen und Mut gewährt. Der Chor. Wohl aber straft den ohne Vorsatz fehlenden gelindes Zürnen, also ziemt es dir von ihm. Deianeira. Nicht also sagt wohl einer, den die Not bedrängt, so sprechen die nur, welche nichts daheim betrübt. Der Chor. Dir ziemte wohl zu hemmen jedes weitere Wort, wenn du dem eigenen Sohne nichts verraten willst, der jüngst den Vater suchen ging, er ist zurück. Hylos, die Vorigen. Hylos. O Mutter, eines wünscht ich wohl aus dreien mir, o daß du tot wärst, oder daß ein anderer dich Mutter nennte, oder daß dir bessern Sinn eingäb ein Gott als diesen, der dich jetzt beseelt. Deianeira. Was tat ich, Sohn, daß solches Hasses würdig war? Hylos. So wisse, deinen Gatten, der mein Vater hieß, ihn hast du hingemordet heut an diesem Tag. Deianeira. Weh, welches Wort kam über deine Lippen, Sohn? Hylos. Das nimmer ungeschehen wird, denn wer vermag das ungeschehen zu machen, was vollendet ist? Deianeira. Wie sagst du, welchem Menschen sprichst du's nach, o Kind? Ich hätte solch unselig grause Tat verübt? Hylos. Ich sah's mit eignen Augen an, das schwere Leid des Vaters, nicht aus fremdem Munde hört ich es. Deianeira. Wo kamst du deinem Vater nah und warst um ihn? Hylos, ziemt dir's zu wissen, alles denn sei dir gesagt, als er, zerstörend Eurytos ruhmvolle Stadt, mit Siegstrophän und stolzer Beute weiterzog, jetzt auf Euböas meerumspültem Vorgebirg, Kenäon heißt es, heiligt er dem Vater Zeus Altäre samt des Haines dicht belaubtem Raum, wo ich zuerst ihn wiedersah, sehnsüchtig froh. Und als er eben rüsten will, der Opfer fiel, trifft unser Herold Lichas ein von unserm Haus und bringt dem Vater dein Geschenk, das Todeskleid. Mit diesem, so wie du's befahlst, umhüllt er sich und schlachtet 12 erlesene Pfarren ohne Fehl, den schönsten Schmuck der Beute. Doch im Ganzen führt er 100 Opfertiere dar aus vielem Vieh. Anfänglich heitern Sinnes war der Arme wohl des Schmucks, des Festgewandes froh und betete. Doch als die Flamme blutig rot vom hehren Mahl und aus der Fichte fettem Stamm aufloderte, troff heller Schweiß ihm durch die Haut und fest umschlang das Kleid ihm alle Glieder, wie von Künstlerhand den Seiten angelötet. Sein Gebein durchdrang die wilde Zuckung folternd, dann, wie mörderisch feindselger Schlangen grimmes Gift, verzehrt es ihn. Da rief er tobend nach dem Unglückseligen, dem Lichas, der nicht schuldig war an deiner Tat, mit welchen argen Künsten er dies Kleid gebracht. Der weiß um nichts, der Arme, sagt, von dir allein sei diese Gabe, wie er sie von dir empfing. Und jener, als er solches hört und wilder Schmerz ihm durch das Eingeweide wühlt in reger Qual, fasst ihn am Beine, wo das Fußgelenke schließt, und schleudert ihn zum meerumspülten Felsen hin. Und aus dem Haupthaar sprutzte weißes Hirn, ihm barst der Schädel mitten, und zugleich rann dichtes Blut. Doch lauten Ruf des Jammers hob das ganze Volk, als hier der eine raste, tot der andere lag. Und keiner wagte wieder ihn heranzugehen, denn nun zur Erde stürzt er, raffte dann sich auf, laut schreiend, heulend, Fels an Fels erdröhnte rings der Lokrer Waldgebirge samt Euböas Höhn. Doch als der Arme sich erschöpft, indem er oft umher sich warf am Boden, oft aufjammernd schrie und Schmach gerufen über dein unseliges Ehlager, arme Mutter, wie sein Leben ihm der Bund mit Öneus edlem Haus verwüstete, da hob aus Qualm und Dampfe, der ihn rings umwogt, der Held des Auges wirren Blick, sah weinend mich dastehn im Volksgewühle, blickt mich an und ruft, o komm heran, Sohn, fliehe nicht vor meinem Leid, auch wenn du sterben müsstest, mit mir Sterbenden. Nein, hebe mich von hinnen, birg am liebsten mich in Öden, wo kein Menschenauge mich erspäht. Ja, fühlst du Mitleid, führe mich aus diesem Land im schnellsten Schiffe, dass ich hier nicht sterben muß, Nachdem er das geboten, hob ich ihn sofort in einen Nachen, doch er stöhnt in Zuckungen, wir konnten kaum hier landen, und ihr werdet gleich ihn schauen, lebend oder kaum verblichen erst. Dies, Mutter, dies ersannest, also tatest du an meinem Vater. Strafe dich, erinnest denn, die Rache Diekes. Ist es recht, erfleh ich das. Recht aber ist es, weil du kühn verhöhnt das Recht und ihn, der Männerbesten, der auf Erden war, gemordet, wie wohl keinen mehr dein Aug erblickt. Deianeira geht ab. Der Chor. Was gehst du schweigend, weißt du nicht, indem du schweigst? Bekennst du dem dich schuldig, der dich schuldig fand? Hylos. O lasst sie gehen, ein frischer Fahrwind trage sie aus meinen Augen fern hinweg, die Fliehende. Was soll sie grundlos mit des Mutternamens Glanz sich brüsten, wenn sie keine Pflicht der Mutter übt? Nein, mag sie gehen in Freuden, und die Wonne, die sie meinem Vater gönnte, werd ihr selbst zuteil. Ab in das Haus. Der Chor allein. Erste Strophe. Wie bald, o Jungfrauen, seht ihr es, wie sich sobald erfüllen die Gottesorakel aus dem Mund der alten Weisheit, welche verhießen, sobald der zwölfte Sommer ihm schwand in der Monde geleit, erreiche seiner Mühen Ende der Sohn des Zeus, und solches schreitet und verrückt dem Ziele zu, nimmer ja bedrängt, nimmer den Geschiedenen, der sein Auge schloss, Arbeit und Drangsal. Erste Gegenstrophe. Denn wenn die unabwendbare trügliche Kunst mit tötendem Hauche des Nessos mit dem Gift ihm tränkt die Glieder, welches erzeugte der Tod, die Drachenbrut gebar, wie könnt er andere Sonnen noch als diese schaun, von der Gewalt umstrickt, der grausen Hydra? Und zugleich in tiefer Brust brennen ihm des schwarzlockigen betrügliche Worte Stacheln gleich, den Mord vergeltend. Zweite Strophe. Sie ahnte den Betrug nicht, die Bedrängte, sie sah nur das Jammergeschick von dem neuen Bund, ihr Haus rastlos bedrohn. Des tückevollen Rates Sinn verstand sie nicht, den Quell grausen Verhängnisses. Wohl jammert sie kläglich nun, wohl feuchtet die Wang ihr zart, frisch quellender Tränentau. Da kommt das Geschick, das des Betrugs grässliche Schuld offen ans Licht fördert. Zweite Gegenstrophe. Hell strömt mir die Zähre, es ergoß sich, o Götter, ein Übel wie nie von dem Feinde selbst, Kronions hohen Sohn, ein Los zu seiner Qual umfing. Weh, düstrer Speer, voranherrschend im Kampfgewühl, der dort so behend die Braut siegreich von Öchalias hochragender Burg entführt. Wohlhelfend erschien Kypria dir, welche der lieb heimlichen Bund knüpfte. Der Chor, bald darauf die Amme, der erste Halbchor. Hat mich ein Wahn betrogen, oder hör ich nicht ein Jammern, das sich eben jetzt im Haus erhebt? Was sag ich? Der zweite Halbchor. Wohl halt es nicht undeutlich, herzzerreißend tönt Wehklage drinnen, neue Not gebiert das Haus. Der erste Halbchor. O siehe, wie dort die Greisin kummervoll mit düstern Braun auf uns herankommt, irgendwas uns kund zu tun. Die Amme, die Gabe, Kinder, zugesandt dem Herakles, welch großes Unheil hat sie nun auf uns gebracht. Der Chor, welch neuen Unfall, greise Frau, verkündest du? Die Amme, den letzten aller Pfade ging die Königin, Herakles Gattin, mit bewegungslosem Fuß. Der Chor, doch nicht den Pfad des Todes. Die Amme, alles hörtest du. Der Chor, Tod ist die Arme. Die Amme, hör es denn zum andern Mal. Der Chor, elend verlorene, wie sie starb, o sage mir's. Die Amme, durch grause, kühn verwegne Tat. Der Chor, in welchen Tod, o Frau, stürzte sie? Die Amme, sie hat sich selbst getötet. Der Chor, war es Raserei, Wahnsinn? Die Amme, entrafft hat sie die Wut der bösen Waffe. Der Chor, wie erdachte sie noch zu dem Tode den Tod und vollbracht es allein? Die Amme, mit des grauenvollen Stahles Schärfe. Der Chor, und sahst du diesen Frevel an, Unselige? Die Amme, ich sah es freilich, weil ich ihr ganz nahe stand. Der Chor, wer tat's? Wie? Erzähle! Die Amme, sie selbst mit eignen Händen hat die Tat getan. Der Chor, was sagst du? Die Amme, die Wahrheit. Der Chor, wohl gebar diese jüngst erkorne Braut einen schweren Fluch dem Hause. Die Amme, gewiss und größer, wenn du gegenwärtig dort die Tat gesehen, wäre dein Bedauern noch. Der Chor, und das zu tun, hat eine Frauenhand vermocht? Die Amme, entsetzlich, höre, dass du selbst es mir bezeugst, sobald die Herrin, einsam heimgekehrt ins Haus, den Sohn im Hofe breiten sah ein Lagerbett, bevor er seinem Vater wollt entgegengehen, da floh sie, sich zu bergen, wo niemand sie sah, und warf sich nieder am Altar und schluchzte laut, sie sei verwaist nun, weinte, welch Geräte sie berühren mochte, dessen sie sich sonst bedient, dann durch die Wohnung überall umhergestürmt, vergoß die arme Tränen, wann ein Liebesbild von Hausgenossen ihrem Blick entgegentrat, und klagt ihr eignes Schicksal an und jammert, dass ihr Haus in Zukunft erbenlos verblühen soll. Drauf, als verstummt ihr Jammer, seh ich sie sofort hinein sich stürzen ins Gemach des Herakles, und ich, in Dunkel eingehüllt, stand unbemerkt und lauschte, sah dann, wie die Herrenteppiche dort auf Herakles Lagerstatt ausbreitend warf. Und als sie das vollendet, sprang sie selbst hinauf und ließ sich nieder mitten auf dem Ruhebett und ruft in heiße Tränenström ergossen aus, »O mein geliebtes Lager, o mein Brautgemach, nun lebet wohl auf ewig, denn nie nehmt ihr mich hinfort in diesen Räumen auf in seinem Arm.« So rief die Herrin, löste dann mit rascher Hand ihr Leibgewand, wo goldgetriebne Spangen es zuschlossen vorn am Busen und entkleidete die ganze linke Seite samt des Armes Bug. Und ich, so schnell ich konnte, rannt in jähem Lauf und tat dem Sohne dieses ihr Beginnen kund. Indes wir dorthin und zurück in Eile gehen, da sehen wir, wie der doppelschneidig scharfe Stahl schon bis in Herz und Leber ihr die Brust durchbohrt. Der Sohn gewahrt's und jammert. Er erkannte wohl, dass er im Zorn hervorgerufen solche Tat, zu spät belehrt von seinen Dienern, dass sie nur nach Nessos Rate willenlos das Werk verübt. Und nun verstummte nimmermehr der Klageruf des armen Sohnes, der um sie laut jammerte, den Mund an ihre Lippen schloß und fest geschmiegt, die Seite an ihre Seite fiel aufseufzend rief, er habe fälschlich böse Schuld auf sie gewälzt und weinte, daß sein Leben nun zwiefach verwaist, hinscheiden werde, vaterlos und mutterlos. So steht es dort im Hause. Drum, wenn einer sich im Geiste zwei, ja mehrere Tage noch verheißt, den nenn ich albern, dem gehört das Morgen nicht, der nicht das Heute glücklich schon zurückgelegt. Ab in das Haus. Der Chor, allein. Erste Strophe. Bejammre ich erst Herakles los und dann der Herren letztes Leid? Weh, wo beginn ich, Unselge? Erste Gegenstrophe. Das eine seh ich im Hause dort, des andern hab ich in banger Furcht, morgen und heute droht schreckend. Zweite Strophe. Wenn eilende Lüfte doch mit hellem Hauch vom Herde sich erhüben, hinweg von dieser Stätte mich zu tragen, dass nicht das Entsetzen mich sofort entseelt, wenn ich einsam duldend schaue, Zeus gewaltigen Sohn, denn, ach, in unnennbar bitterer Qual, so sagen sie, naht er dem Hause, unerhörter Anblick. Zweite Gegenstrophe. Nicht fern in der Nähe scholl mein Klageton wie heller Nachtigallen, denn fremder Menschen Tritte hör ich dort. Wohin tragen sie ihn? Um ihren Freund voll zärtlicher Sorg erheben sie geräuschlos stillen Schritt. Weh! Sprachlos tragen sie dort ihn her. Wie soll ich für tot ihn achten oder deckt ihn Schlummer? Herakles wird von Männern aus dem Volke begleitet, schlafend auf einer Bahre dahergetragen. Hylos tritt aus dem Hause. Ein Greis, der Führer des Zuges, der die Bahre niedersetzt. Hylos. Weh, Vater, um dich, unseliger ich, weh, weh mir um dich, was beginn ich, was sinn ich, o weh mir. Der Greis, halt ein, mein Sohn, nicht rege mir auf in dem grimmigen Mann den verzehrenden Schmerz, er schlummert und lebt, drum hemme den Laut. Hylos, wie sagtest du, Alter, er lebt noch? Der Greis, nicht weg ihn auf, den Schlummer umfängt, nicht reize mir, Kind, nicht rege mir auf das gewaltige, wild umschweifende Weh. Hylos, doch es lastet auf mir mit unendlicher Schwere die Trauer. Herakles, erwachend. Ach, Zeus, wo kam ich hin, bei welchem Geschlecht der Geborenen lieg ich, gefoltert von nie, nie rastender Qual, ich leidender Weh, schon faßt sie mich wieder, die Arge. Der Greis zu Hylos. Nun siehest du wohl, wie geraten es war, dich stumm zu verbergen und nicht von dem Haupt, von der Wimper ihm nicht zu verscheuchen den Schlaf? Hylos. Ich vermag mich nicht, dies Leid anschauend, zu fassen. Herakles. Ihr Altäre des Zeus auf Kenäons Höhn, welch traurigen Dank, ach, habt ihr an mir für die herrlichen Opfer gewonnen. Welch bittere Schmach, Zeus, legst du mir auf, dass nie solch Grauen mein Auge gesehen, ha, nimmer gesehen, wahnsinniger Wut, unvertilgbar, wuchernde Blüte. Wer spräche den Spruch, wo wäre der Arzt mit der fertigen Hand, der ohne des Zeus Allmacht dies Unheil zaubert in Schlaf? Nie werd ich das Wunder erblicken. Er wird aufgehoben. Ah, ah, lasset mich ruhen, den Leidenden, ja, ruhen lasst mich zum letzten Mal. Wie rührst du mich an? Wo legst du mich hin? Tod bringst du mir Tod. Das entschlafene Leiden erweckst du. Wieder erfasst es mich. Ach, schon kommt's. Von wannen in Hellas seid ihr undankbarsten im Volk hellenischer Männer, die ich gerettet im Meer und reinigend alle Gehölze mich mühselig verzehrt, und jetzt will keiner erbarmend nahen mit Feuer und Lanze die grässliche Qual zu verkürzen. Ah, ah, nahen, um das Haupt mir vom Rumpfe zu trennen und mich befreien von des Lebens Leid, der Greis. Sohn des gewaltigen Manns, dies Werk zu bestehen, gebricht es mir an rüstiger Kraft. Du fass ihn, schärfer erspäht auch Hilfe dein Aug, als ich es vermag. Hylos. Schon halt ich den Vater, doch die verzehrenden Qualen, ich kann sie weder mit eigner Kraft noch anderer Hilfe bewältigen. Solches verhängt Zeus. Herakles. Wo, Sohn, bist du, wo? Fasse mich hier und erleichtere mich, o weh, Götter, weh. Sie setzen ihn auf. Schon wieder auf mich stürmt her, in vertilgender Wut der unnahbare, grauenvolle Schmerz. Wieder, o göttliche Pallas, verzehrt mich's. Fühle mit deinem Vater Erbarmen, o Sohn, Zeuch aus den untatlichen Mordstahl, stoße mir ihn in die Brust und heile den Schmerz, den die Mutter frevelnd im Zorn mir entflammt. Ha, seh ich sie niedergeschmettert also hier, wie mich sie vernichtete. Lieblicher Hades, wiege mich, Bruder des Zeus, wiege mich ein in den Schlaf und vertilge mich, Armen, in raschem Tod. Der Chor. Mit Schaudern hör ich, welche Qual, o Freundinnen, den König, welchen Helden, ach, grimmvoll bestürmt. Herakles. Ha, vieles Leid und Heißes, schon im Worte schwer rang ich mit Arm und Nacken mutig duldend aus. Und dennoch hat Zeus' Gattin niemals solche Qual mir aufgebürdet, noch Eurystheus' bitterer Hass. wie nun des Öneus Tochter, die voll arger List um meine Schultern dieses Netz mir schlingend warf, daß ihr Erinnen woben mir zu sicherem Tod. Denn fest geschmiegt an meine Seiten zehrt es mir das letzte Fleisch ab, schlürft die Lungen aus und dringt in ihre tiefsten Adern ein. Schon trank es mir das frische Blut weg, ganz dahin vernichtet schwand mein Leib in diese Fesseln unsichtbar verstrickt. Kein Kampf im Felde, noch der erdentstiegenen Gigantenheerzug, noch der ungeheuer Wut, kein Mann in Hellas, kein Barbar, kein anderes Land, zu dem ich säubernd walte, hat mir das getan. Ein Weib, ein schwaches Wesen, nicht von Mannesart, hat jetzt allein mich ohne Schwert hinweggerafft. Mein Sohn, beweise du dich als mein echter Sohn und lass der Mutter Namen dir nicht teurer sein. Mit deinen Händen schleppe sie vom Hause, gib in meine Hand die Mutter, dass ich sehen mag, ob mehr dich jammre mein Geschick, als ihre Schmach, ihr Bild zu schauen, das mit Recht geschändet wird. Auf, wagemutig und erbarm, o Sohn, dich mein, der vielen weckt Erbarmen, der dem Mädchen gleich aufschluchzt in Tränen. Nimmer kann ein Sterblicher behaupten, dass er also je mich tun gesehen. Nein, ohne Seufzen trug ich stets mein Missgeschick. Ein solcher Held einst steh ich nun als weibisch da. Jetzt tritt heran an deines Vaters Seite, Kind, und sieh, von welchem Schicksal ich so bitteres Leid erdulde, denn ich zeig es ohne Hülle dir. Er enthüllt sich. Schaut her, betrachtet alle mein unselig Bild, seht an mich Armen, wie bejammernswert ich bin. Ach, ach, wehe mir, oh, oh, des Schmerzes Zucken, eben glüht es wieder auf, durchtobt die Seiten, ungemartert lässt sie mich nicht mehr, so scheint's die zehrend, grauenvolle Qual. O Fürst Hades, nimm mich auf, Strahl des Zeus, erschlage mich, schwing her, o König, schleudre dein Geschoss herab, den Blitz, o Vater, wieder wühlt es ungestüm, in vollen Gluten tobt es, Händ, ihr Hände, weh, o Brust, o Rücken, ihr geliebten Arme hier, seid ihr dieselben, die des Hirtenvolkes Graun vormals den Löwen, der gehaust bei Nemea, die Brut unnahbar, ungesellig wilder Art, mit starker Kraft vertilgten, Lanas Hüder auch, der ungeheuer Zwitterheer von Mann und Ross, das stolze, zuchtvergessene, frechgewaltige und Erymanthos Eber, auch der Schattenwelt dreiköpfigen Hund, den unbezwingbaren Kerberos, Echidnes Sohn, der Grausen, auch den Drachen, der die goldenen Äpfel hütet, an der Erde Saum, und anderer Mühen kostet ich noch Tausende, und keiner trug von meinem Arm den Sieg davon. Nun starren wie zerrissen Haut und Glieder mir, ein ungesehenes Wehe zehrt mich Armen aus, mich, der ein Sohn der besten Mutter heißt, ein Sohn des Zeus genannt wird, welcher bei den Sternen thront. Doch sollt ihr dieses wissen, bin ich auch ein Nichts und trägt mein Fuß mich nimmer, dennoch will ich sie, die das getan, bezwingen. Ja, sie komme nur, auf dass sie lerne, jedermannes kund zu tun, die Bösen straf ich lebend und im Tode noch. Der Chor. Unselig Hellas, welche Trauer seh ich dein noch warten, wenn dir dieser Held entrissen wird. Hylos. Mein Vater, nun du Gegenrede mir vergönnst, so höre, wenn auch leidend, mich mit Schweigen an. Nur was ich billig fordern darf, erbitt ich mir. Gib mir dich hin und höre, nicht so sehr ergrimmt, als deine Qual dich stachelt, sonst erkennst du nicht, wonach dich grundlos lüstet, was grundlos dich schmerzt. Herakles, sprich, was du willst, dann schweige, denn in meinem Leid versteh ich längst von allem, was du schwatzest, nichts. Hylos, von meiner Mutter komm ich dir zu sagen, wie's ihr geht und was sie willenlos verschuldete. Herakles, du ganz Verworfner, nennst du gar die Mutter noch, die Mörderin des Vaters, dass ich's hören muß? Hylos, sie traf ein Schicksal, das zu schweigen nicht geziemt. Herakles, wohl ziemt es nicht, zu schweigen nach so schwerer Schuld. Hylos, du redest anders, wenn du hörst, was heut geschah. Herakles, sprich, aber siehe, dass du nicht mit Schmach bestehst. Hylos, wohl, eben starb sie, liegt entseelt durch blut'gen Mord. Herakles, von wem? Ein Unheilswunder offenbarst du mir. Hylos, sie starb von eignen Händen, nicht durch fremde Hand. Herakles, weh mir, bevor sie nach Gebühr mein Arm erschlug. Hylos, vernimmst du alles, wendet sich dein Groll vielleicht. Herakles, seltsam beginnt die Rede, sprich, wie meinst du das? Hylos, vernimm es kurz, das Gute wollend fehlte sie. Herakles, den Vater morden tat sie gut, o Bösewicht! Hylos, sie wähnte dich zu ketten durch ein Liebesnetz, die junge Braut erblickend und verfehlt ihr Ziel. Herakles, und wer zu Trachis war der große Zauberer? Hylos, das Ungeheuer Nessos einst betörte sie, durch solchen Bann zu fachen deine Liebesglut. Herakles, weh, weh, ich Unglückselger, nun bin ich dahin, ich bin verloren, mir erlosch des Lebens Licht. Ach, ach, ich weiß nun, welches Los mich heimgesucht. Geh, trauter Sohn, denn keinen Vater hast du mehr. Geh, rufe deine Brüder all und Schwestern mir und rufe mir Alkmenen, die vergeblich, ach, dem Zeus vermählt war, dass ich euch den Götterspruch von meinem Ende, den ich weiß, verkündige. Hylos, doch hier verweilt die Mutter nicht, sie zog hinweg, um dort zu wohnen, nach der Meeresstadt Tyrinth. Ein Teil der Kinder nahm sie mit und zieht sie groß, die andern sind in Kadmos alter Stadt daheim. Wir, die wir hier sind, wollen, was du, Vater, uns gebietest, dir gehorchen und zu Dienste sein. Herakles, So höre du denn alles, dir erschien die Zeit zu zeigen, welch ein Mann du bist, ob würdig mein. Mir war vorlängst von meinem Vater offenbart, durch keinen stirb ich, der im Licht der Sonne lebt, mich morde nur ein Toter, der im Hades wohnt. Nun hat das Untier Nessos, wie des Gottes Spruch kundtat, der Tote mich vertilgt den Lebenden. Doch ich verkünd euch jüngere Göttersprüche noch, die gleich den Eltern lauten, sie bestätigend, die dort im Haine, wo der Sel auf Bergen wohnt und auf der Erde lagert, ich mir niederschrieb, wie's aus des Vaters stimmenreicher Eiche scholl. Der Baum verhieß mir alle Not, die mich bedrängt, ein Ziel gewinnen werde sie zu dieser Frist, die jetzt erschienen, und ich hoffte Wonn und Glück, doch war damit nichts anderes als mein Tod gemeint, denn die der Tod hinraffte, rührt kein Leiden mehr. Nun, da sich alles dies klar erfüllt, o Kind, so werde du des Vaters treuer Kampfgenoss und harre nicht, bis meine Stimme zürnend mahnt. Nein, gib mir nach, hilf willig, und erwähle dir die schönste Tugend, sei dem Vater untertan. Hylos, mir bangt, o Vater, daß du mir mit solchem Wort entgegentratest, doch befolg ich dein Gebot. Herakles, so reiche mir vor allem deine Rechte dar. Hylos, wozu begehrst du solch ein Unterpfand von mir? Herakles, du willst damit noch säumen, folgst mir nicht sogleich? Hylos, hier hast du meine Rechte, sieh, unweigerlich. Herakles, beim Haupte meines Vaters Zeus, beschwöre nun. Hylos, was soll ich schwören? Sagst du mir dies nicht zugleich? Herakles, das Werk mir auszurichten, das mein Wort gebeut. Hylos, wohlan, ich schwör es, höre Zeus auf meinen Eid. Herakles, und schwörst du mein Eid, rufe Fluch auf dich herab. Hylos, mich trifft er nicht, doch lüg ich, sei dies Haupt verflucht. Herakles, du kennst des Öta höchste Höhen, den Sitz des Zeus? Hylos, wohl, oft ja stand ich droben schon als Opferer. Herakles, auf diese Höhen trage jetzt mit eigner Hand und auserlesner Freunde Schar des Vaters Leib. Hier hauet viele Stämme tief gewurzelter Waldeichen, schneidet aus zugleich viel starkes Holz vom wilden Ölbaum und darauf legt meinen Leib. Sofort der fichtnen Fackel Glut ergreift und dann verbrennt ihn, nicht des Grames Zehre darf ihm nahn. Nein, ohne Seufzer, ohne Tränen, richt es aus, bist du des Vaters echter Sohn, sonst harr ich dein auch noch in Hades Hause, stets mit schwerem Fluch. Hylos, was sagtest du, mein Vater, weh, was tust du mir? Herakles, was ausgeführt muß werden, oder heiße du Sohn eines andern Vaters, nicht der meine mehr? Hylos, und aber weh mir, was, o Vater, forderst du? Dein Mörder soll an dir ein Frevler sein? Herakles, nicht also, nein, in meinem Leide sollst du mir der Arzt, allein mir Retter sein aus meiner Qual. Hylos, wie kann ich dir denn Retter sein, verbrenn ich dich? Herakles, nun macht dir dieses bange, tu das andere nur. Hylos, dich dort hinaufzutragen, das verweigr ich nicht. Herakles, und nicht den Scheiterhaufen mir emporzubauen. Hylos, wo nicht mit eignen Händen ich ihn fassen muß, das andere tu ich, und ermüden soll mich's nicht. Herakles, genügen wird auch dieses, doch zur großen Gunst erweise mir noch einen kleinen Liebesdienst. Hylos, und wär es auch der größte, gern gewähr ich ihn. Herakles, du kennst die Jungfrau, kennst das Kind des Eurytos. Hylos, von Iole sprichst du, wie ich wohl vermuten darf. Herakles, sie meint ich, eines leg ich nun dir auf, o Kind, nach meinem Tode, wenn du fromm zu sein gedenkst und treu dem Eide, welchen du dem Vater schwurst, nimm sie zum Weibe, sei gehorsam meinem Wort. Kein anderer Mann auf Erden nehm an deiner Statt jemals die Jungfrau, die an meiner Seite lag. Nein, nimm sie selbst als deine Gattin auf, o Sohn, gehorche. Wahrlich, wenn du Großes mir gewährst und Kleines weigerst, dann zerrinnt der erste Dank. Hylos, weh mir, den kranken Reizen dünkt mir schlimm, doch bei Vernunft zu tun nach seinem Willen, wer ertrüge das? Herakles, nichts, was ich sage, willst du tun, erklärst du mir. Hylos, wer möchte sie, die meiner Mutter Tod allein, die ganz allein verschuldet, dass dich solches traf, wer solch ein Weib sich wählen, wenn kein böser Geist ihn quält? O Vater, besser ist auch mir der Tod, als dass ich lebe, zugesellt dem schlimmsten Feind. Herakles, der Knabe will mir, scheint es, auch im Tode nicht mein Recht gewähren, aber traun, der Götterfluch wird deiner warten, trotzest du des Vaters Wort. Hylos, bald zeigst du, scheint es, wehe mir, wie krank du bist. Herakles, du wächst ja selbst mein Leiden, das entschlummert war. Hylos, weh, Zweifel vielfach treiben mich ratlos umher. Herakles, weil auf den Vater hören dir unwürdig scheint. Hylos, so soll ich üben, Vater, was ein Frevel ist. Herakles, kein Frevel ist es, wenn du mir das Herz erfreust. Hylos, du heißest alles Ernstes denn mich also tun? Herakles, gewiß, zu Zeugen ruf ich des die Götter an. Hylos, wohlan, so tu ich's, weigr's nicht, als deines mag dies Werk den Göttern gelten, denn ich werde nie als schlecht erscheinen, Vater, folgt ich deinem Wort. Herakles, ganz schön geendigt, füge nun in Eile noch die Gunst hinzu, Kind, auf die Scheiter lege mich, bevor die Zuckung oder Wut mich neu befällt. Wohlan, erhebt euch, zögert nicht, traun, dieses löst allein von meinem Leide mich, des Todes Ziel. Hylos, doch nichts verhindert, dass wir tun nach deinem Wunsch, da du's gebeutst, o Vater, und uns nötigest. Herakles, auf, eh du die Krankheit wieder erwägst, leg an, mein fest ausharrendes Herz, dir den eisernen Zaum der Steine vereint und verhalte den Schrei, um mit freudigem Sinn das gefürchtete Werk zu vollenden. Hylos. Nun hebt ihn, Gefährten, und was ich zu tun mich bereite, vergebt mir Nachsicht voll. Wohlhaben in dem, was eben geschieht, ganz nachsichtlos sich die Götter gezeigt, sie, die ihn erzeugt, die Väter genannt, solch herbes Geschick voll Gleichmut sehn. In das Künftige dringt kein sterblicher Blick, was nun sich begibt, bringt Jammer auf uns, bringt Schmach auf sie, und vor allen, wie schwer umfängt es den Mann, der dieses Unsägliche duldet. Herakles wird weggetragen, der Chor. Auch ihr Jungfrauen bleibt nicht an dem Haus, wo den neuen gewaltigen Tod ihr gesehen, vielfältiges Weh, unerhörtes Geschick, und dies war alles des Zeus Werk.